doesn't have no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Noch immer nicht wegzudenken aus ihren 30 Lieblingssongs im Radio. Get Lucky in dieser Woche auf Platz 29 der NRW-Lokalradio-Charts. Und die Jungs, denen sie Platz 28 vermacht haben, die werden die Leiter in den nächsten Wochen wohl noch was höher klettern. Der Milky Chance drehen gerade erst auf. Die zwei Jungs haben letztes Jahr Abi gemacht und seitdem basteln sie fleißig an ihrer Musikkarriere. Das erste Album ist seit Juni auf dem Markt. Und das haben sie von den ersten Beats bis zur Produktion alles selber gemacht, haben uns Philipp und Clemens im Interview erzählt. Angefangen mit den Aufnahmen für das Album haben wir im Januar. Ja, im Januar. Dieses Jahr. Ja. Also die Lieder, die auf dem Album sind, sind alle innerhalb des letzten, ja, der letzten anderthalb Jahre entstanden. So nach dem Abi eigentlich. Es ist alles zu Hause entstanden, im Elternhaus, und alles zu Hause aufgenommen, im Homestudio und zu Hause abgemixt. Und ja, es fand alles im kleinen, stillen Kämmerlein statt. Auch wenn sie ein bisschen verplant klingen, sie klingen, was die Musik betrifft, sehr, sehr super. Und so viel Arbeit muss belohnt werden. Stolen Danes, ihr Platz 28 in den NRW-Lokalradio-Charts in dieser Woche. Ich bin Nina Tenhaff, wünsche Ihnen einen schönen Abend mit uns. I want you by my side, so that I'll never feel alone again. They've always been so kind, but now they've brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. And I want you, we can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it, dance on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it. I want you, we can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it.

Katy Perry ihr Platz 27 in ihren Top 30 Lieblingssongs in dieser Woche. Vor 10:30 noch Avril Lavigne zusammen mit ihrem Ehemann Chad Kroeger und No No No mit Pumping Blood. Ich bin Nina Tenhaff. Schönen Start ins Wochenende. Unser Tag, wollen kein Stress, kein Druck, nehmen zu, noch ein Schluck vom Gin Tonic, guck in diesen Himmel wie aus Hollywood. Rot knallt in das Blau, vergoldet deine Stadt und über uns ziehen lila Wolken in die Nacht. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Yeah. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Yeah. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Jung und ignorant stehen auf dem Dach. Teilen die Welt auf und bauen ein Palast aus Plänen und Träumen. Jeden Tag neu, bisschen Geld gegen Probleme. Wir nehmen, was wir wollen, wollen mehr sein als nur ein Moment, yeah. Komm mir nicht mit großen Namen, die du kennst. Wir trinken auf Verlierer, lassen Pappbecher vergolden. Feiern hart, fallen weich auf die lila Wolken. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Yeah. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Yeah. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Platz 26. Let it go. 25. ist 10:30, die Straßen sind frei, deshalb machen wir weiter mit dem Platz 24 in den NRW-Lokalradio-Charts. Und der geht an eine der Newcomer-Bands in diesem Jahr, Basti aus dem Süden von London mit ihrer Single Pompeii. Schönen Abend mit uns, ich bin Nina Tenhaff. Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Platz 23. You're gonna meet some strangers. Welcome to the zoo. Bits of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted. Keep it simple. You don't have to kiss though. And it's worth it. I'll be. Offiziell ist die Single noch gar nicht auf dem Markt. Go Gentle von Robbie Williams. Erst nächste Woche kommt das dazugehörige Swing-Album in die Läden. Sie haben ihn aber schon auf Platz 24 sich gewünscht in Ihren Top 30 Lieblingssongs im Radio. Wir arbeiten uns weiter vor in den NRW-Lokalradio-Charts und kommen jetzt zu der Band des Jahres, Avicii. Seit dem Sommer und Wake Me Up geht gar nichts mehr ohne sie. In den deutschen Charts war der Song 10 Wochen lang auf der 1 und jetzt haben sie nachgelegt mit Hey Brother. Dazu haben sich Avicii den amerikanischen Blues-Sänger Dan Tominski mit an Bord geholt. Und man sieht, zwischen verschiedenen Musikstilen, da gibt es keine Grenzen. Hey Brother, die neue von Avicii, diese Woche auf der 22. Hey Brother, there's an endless road to rediscover. Hey Sister, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, Platz 21. Dreaming of this. 20. Alte Freunde wieder treffen, nach all den Jahren, wir haben alle viel erlebt und sind immer noch da in der Kneipe an der Ecke unserer ersten Bar. Sieht es heute noch so aus wie in den 90ern? Manche sind geblieben und jeden Abend hier. Revolver hält auf der 20 in dieser Woche in den NRW-Lokalradio-Charts. Und auch wenn Birdy eine der jüngsten Künstlerinnen ist, die es im Moment im Musikbusiness so gibt, die neue Single Wings ist mega erfolgreich. Aber bei Laden gehen bei der Stimme halt auch irgendwie immer, ne? Ihr Platz 19, 10:45 haben wir Nina Tenner 4. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you, it made me think of you. 18. Das war mit Abstand die schlimmste Woche, die ich in meinem Leben je hatte. Ich weiß nicht, ob ich aufstehen soll, ich hab keinen Plan, was ich mache. Irgendwie ist alles scheiße, ich war noch nie so weit am Boden. Denn ich weiß, mein ganzes Geld ist weg und meine Frau hat mich betrogen. Whatever. Wir beide packen das, ich hab dich, du hast mich. Und hat irgendjemand von uns beiden sich mal verpisst? War das sicher wegen Geld oder irgendeiner Chick? Ich bin nicht frei, frei, und steh wieder auf, ich bin allein. Und schrei, es geht wieder raus, spring in die Knife, fly. Und geh wieder raus und Zeitlupe in den Club. Es hat ewig gebraucht, doch es ist Samstagnacht. Ich werd langsam wach und bezahl die erste Runde mit einem Handschlag. Pass, was geht ab? Crow, guck mal, das ist meine Welt. Meine Hobbys sind, schubsen oder Beine stellen. Oder nein, ich komme doch nicht heim. Denn wir feiern durch die Nacht, bis die Sonne wieder scheint. Yeah. Bye, bye. Lifesaver, I'm drowning in-

Zentrale Wahlversprechen der Union stehen in den Koalitionsgesprächen mit der SPD auf der Kippe. Angesichts begrenzter Spielräume gilt die Finanzierung von Kernpunkten wie mehr Kindergeld und der Abbau heimlicher Steuererhöhungen inzwischen als ungewiss. Für Zoff sorgt weiter das Thema Pkw-Maut. Die CSU will sie, die SPD auf gar keinen Fall. Und inzwischen melden sich auch aus der CDU immer mehr Mautgegner. Das Thema wurde jetzt auf Dienstag vertagt. Für Studenten gab es eine gute Nachricht, das BAföG soll spürbar angehoben werden. Ansonsten gab es an diesem Verhandlungstag kaum Konkretes. Die Bürger sind anscheinend langsam genervt von den zähen Koalitionsverhandlungen. Kurz nach der Bundestagswahl waren noch 58% der Menschen für eine große Koalition. Jetzt sind es nur noch 44%. Manja Borchert, Hauptstadtstudio Berlin. Eine Lufthansa-Maschine ist kurz nach dem Start wieder zum Berliner Flughafen Tegel zurückgekehrt. Der Pilot hatte im Cockpit einen verdächtigen Geruch bemerkt und entschied sich aus Sicherheitsgründen für eine Umkehr. Es war eine Schrecksekunde für die 196 Passagiere der Airbus-Maschine Richtung Frankfurt. Der Flieger war noch nicht mal 10 Minuten in der Luft, als der Pilot kehrt machte. Der Flughafen Tegel hier in Berlin wurde direkt gesperrt. Die Feuerwehr wartete auf dem Rollfeld. Die Maschine landete sicher, keiner wurde verletzt und auch ein Feuer oder Qualm wurde nicht entdeckt. Der Flughafen blieb eine Stunde lang dicht. Einige Maschinen wichen auf den zweiten Berliner Airport nach Schönefeld aus. Die Passagiere wurden auf andere Flugzeuge Richtung Frankfurt verteilt. Und woher der ungewöhnliche Geruch gekommen ist, bleibt ein Rätsel. Uli Reitinger, Hauptstadtstudio Berlin. Im Niedersachsen-Derby der Fußball-Bundesliga hat es keinen Sieger gegeben. Hannover 96 und Eintracht Braunschweig trennten sich 0:0. Hannover wartet nun schon seit 6 Spielen auf einen Sieg. Trainer Slomka war im Sky-Interview dementsprechend enttäuscht. Wir waren halt nicht gut genug, um dieses Derby für uns zu entscheiden. Zu wenig klare Möglichkeiten. Erste Halbzeit mehr als in der zweiten Halbzeit. Und natürlich immer so ein bisschen die Angst im Nacken, dass man vielleicht doch noch ein Tor kassiert. Das hat die Beine ein bisschen gelähmt natürlich, aber ich glaube schon, dass wir die bessere Mannschaft waren heute. Das ist ja auch klar zu Hause. Aber wir haben halt diesen Derby-Sieg nicht geholt und das ist unterm Strich natürlich für uns zu wenig. Am Rande des Spiels ist es zu Ausschreitungen gekommen. Fans beider Lager zündeten im Stadion immer wieder Feuerwerkskörper. Und das sind noch die Freitagsergebnisse aus der zweiten Liga. Fürth Paderborn 3:0, Frankfurt Kaiserslautern 0:4 und Ingolstadt gegen Aalen 2:0. Börse aktuell. An der New Yorker Wall Street geht es für den Dow Jones deutlich nach oben. Er gewinnt 1,08% und steht bei 15.762 Punkten. Auch für den Nasdaq geht es aufwärts um 1,37% auf 3.367 Punkte. Der Euro kostet 1,34 Dollar. Und das waren die Nachrichten mit Malte Albrecht. Das Wetter. Heute Nacht regnet es weiter, die Temperatur sinkt auf rund 7 Grad ab. Morgen gibt es Wolken mit einzelnen Schauern, es lockert aber auch mal auf. Dazu sind 9 bis 12 Grad drin. Am Sonntag zieht neuer Regen auf, erst am Montag wird es trockener. NRW Verkehr. Es gibt aktuell keine Meldungen, gute Fahrt unterwegs. Welle Niederrhein am Wochenende. Schönen guten Abend. Wir haben in dieser Stunde die 15 Songs am Start, die Sie am liebsten in Ihrem Radio hören. Es ist also Endspurt bei den NRW-Lokalradio-Charts. Und die ersten Staffelläufer sind One Republic mit Counting Stars, ihr Platz 15 in dieser Woche. Am Mikro ist Nina Tenner. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, but doing the wrong thing. And I feel something so wrong, but doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby,

sind Millionen. Platz 14 geht nach Österreich an Christina Stürmer mit Millionenlichter. Wir sind mittendrin in den NRW-Lokalradio-Charts. Das sind ja ihre 30 Lieblingssongs aus dem besten Mix. Und da haben wir gleich Ellie Goulding, die aktuelle Single aus dem Album Helicon, Burn. Und alle Fans müssen sich wohl noch ein bisschen gedulden. So schnell wird es von der Britin nichts Neues geben. Sie macht erstmal Pause. Ich meine, mit dem aktuellen Platz 1 der Albumcharts in Großbritannien ist ja auch erstmal alles gesagt, oder? Außerdem denkt sie, sie ist noch nicht bereit, loszulassen und was Neues anzugehen. Dazu hängt ihr Herz noch zu sehr am aktuellen Album. Und ihr Herz hängt an der Single Burn, Ellie Goulding, ihr Platz 13. Ich bin Nina Tenhaff, schönen Start ins Wochenende mit uns. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up, like we're the stars of the human race, human race. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, 'cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn. Put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can put it out. And we're gonna let it burn. Platz 12. No. left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Gibt es von Ihnen Platz 12 für John Newman in den NRW-Lokalradio-Charts in dieser Woche. Vorhalb haben wir noch die Plätze 11 und 10 und die gehen an die Frau auf der Eisenkugel, Miley Cyrus mit Wrecking Ball und danach Kevin Harris mit I Need Your Love. Ich bin Nina Tenhaff hier zum Start ins Wochenende, 20 nach 11 gleich. Feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come on and back. Baby, you don't know me, cause you're dead. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. What's that fever lighter? Doesn't mean I'm over, cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely.

drin, die Jungs von Bastille in ihren Top 30 in dieser Woche. Pompeii auf Platz 22 und die neue Things We Lost in the Fire gerade gehört auf Platz 8. Und wir bleiben musikalisch in England, mischen aber pakistanische Wurzeln dazu und rauskommt Naughty Boy. Ist einer der erfolgreichsten Newcomer-Produzenten in diesem Jahr, hat sich selber das Klavierspielen beigebracht. Dann hat er sich im Gartenschuppen bei den Eltern das erste Tonstudio zusammengebastelt. Und nach und nach wurde er dann ein bisschen so zum Insider-Tipp in der Musikszene, hat für Emily Sandé Songs geschrieben und auch schon mit Rihanna zusammen produziert. Jetzt das erste Solo-Projekt und La La La, der erste Song, ist direkt mal durch die Decke geschossen. Sofort in Großbritannien auf die 1 eingestiegen und hat nach 7 Wochen schon direkt Platin abgeräumt. Von daher, sie haben guten Geschmack bewiesen, denn bei ihnen landet La La La in dieser Woche auf Platz 7 der NRW-Lokalradio-Charts. Ich bin Nina Tenhaff, schönen Abend. Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a king. When our worlds collide, I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. It was sweet. 5. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. Platz 4. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away on the Champs-Élysées as I was walking home. This is my last communique. Down the superhighway, all that I have left to say in a single tone. I got too many friends, too many people that I'll never meet and I'll never be there for. I'll never be there for, 'cause I'll never. Are to blame for all my people do all day is stare into a phone. I got too many friends, too many people that I'll never meet, and I'll never be there for. I'll never be there for, 'cause I'll never be there. Friends, Platz 4 in dieser Woche in den NRW-Lokalradio-Charts. Und auch wenn hier kurz vor 12 ist, wir machen hier noch weiter, bis wir Platz 1 hören. Der geht in dieser Woche an die Sportfreunde Stiller mit Applaus, Applaus. Platz 2, Klingont und Jubel. Und die Top 3 eröffnet Tom Odell. Ich bin Nina Tenhaff, nachher macht hier Andreas Grunwald wieder. Schönes Wochenende und bis demnächst. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love. Another love, all my tears have been used up. They always win, but I know I'll lose. And I'd sing a song that'd be just stars, but I sang them all to another heart. And I wanna cry, I wanna learn to love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. We'll be right back.